Apostelgeschichte, Kapitel 10. Es war aber ein Mann zu Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der Schar, die da heißt die Italische. Der war fromm und gottesfürchtig samt seinem ganzen Hause und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Der sah in einem Gesicht um die 9. Stunde am Tage deutlich einen Engel Gottes zu sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und sprach: Herr, was ist's? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen ins Gedächtnis vor Gott. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon, mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die immer um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Des andern Tages, da diese auf dem Wege waren und nahe zur Stadt kamen, stieg Petrus hinauf auf das Dach, zu beten um die 6. Stunde. Und da er hungrig ward, wollte er essen. Als sie ihm aber zubereiteten, ward er verzückt und sah den Himmel aufgetan und herniederfahren ein Gefäß wie ein großes leinenes Tuch, an 4 Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das heiße du nicht gemein. Und das geschah zu 3 Malen, und das Gefäß war zugleich wieder aufgenommen gen Himmel. Als aber Petrus noch in sich selbst unruhig war, was das Gesicht bedeute, das er gesehen hatte, siehe, da hatten die Männer von Cornelius gesandt das Haus Simons erfragt und standen an der Tür, riefen und forschten, ob Simon mit dem Zunamen Petrus allda zur Herberge wäre. Indem aber Petrus sich besann über das Gesicht, sprach der Geist: Siehe, 2 Männer suchen dich. Stehe auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet. Was ist die Sache, darum ihr hier seid? Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein frommer und gottesfürchtiger Mann und guten Rufs bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Des andern Tages machte er sich auf und zog aus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und des andern Tages kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte zusammengerufen seine Verwandten und nächsten Freunde. Und als Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel zu seinen Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und indem er mit ihm sprach, ging er hinein und fand ihrer viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisset, dass es ein unerlaubt Ding ist, einem jüdischen Mann umzugehen mit einem Fremdling oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt ward. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem hellen Kleid und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge in dem Hause des Gerbers Simon an dem Meer. Da sandte ich alsbald zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeglichem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Ihr wisset die Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, als er verkünden ließ den Frieden durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle, und was da geschehen ist im ganzen jüdischen Land, und wie Gott angefangen hat in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, und diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles des, was er getan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen lassen, nicht allem Volk, sondern uns, den von Gott vorerwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu bezeugen, dass er ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: Mag auch jemand dem Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er etliche Tage dabliebe.